Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 32 des Gabelbissen Podcast. Heute könnt ihr mich wieder in der gewohnten Audioqualität hören, denn heute verwende ich mein Samsung Meteor direkt am Mac angestöpselt und nicht mein mobiles Tascam DR05. Ich habe es in der letzten Folge erwähnt, das war im Grunde nur eine Testaufnahme für eventuell zukünftige Folgen, wo ich dann Interviews etc. machen werde. Genug der Rederei über den Podcast, ein paar Informationen gäbe es noch. Doch die bringe ich besser am Ende der Sendung, denn jetzt wollen wir mal zum Kulinarischen kommen. Für die heutige Ausgabe habe ich mir die wohl älteste Torte der Welt rausgesucht. Damit meine ich jetzt aber nicht die älteste gefundene Torte, weil ja, die glaube ich wäre nicht so interessant, weil genießbar wäre die vermutlich dann nimmer mehr so ganz. Nein, das Ganze bezieht sich auf das Rezept. Nebenbei angemerkt ist es auch noch eine meiner Lieblingstorten, also ich könnte die quasi kiloweise essen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. In der heutigen Folge präsentiere ich euch die Linzer Torte. Ja, wie bereits erwähnt, die Linzer Torte ist eigentlich die älteste bekannte Torte weltweit. Und dementsprechend einfach unter Anführungszeichen ist diese Torte auch. Also man darf sie jetzt nicht so aufwendig vorstellen, wie sie zum Beispiel eine Esterhase-Torte ist, die durch extrem viele Teigschichten mit Buttercreme dazwischen einer aufwendigen Verzierung glänzt. Man klar, für die älteste Torte darf man sich sowas Aufwendiges nicht erwarten. Was aber nicht bedeuten soll, dass die Torte irgendwie einfach schmeckt oder irgendwie ganz ja langweilig oder so wäre. Nein, um Gottes Willen, alles nur das nicht. Die Linzer Torte besticht durch einen wirklich exzellent guten Geschmack. Nur was ist jetzt genau eine Linzer Torte? Im Grunde genommen ist sie eine Nuss-Mürbteig-Torte mit Marmelade. Die Urversion, so sagt man, hatte im Mürbteig rein Mandeln drinnen. Also es besteht alles nur rein auf gemahlenen Mandeln. Heutzutage verwendet man eine Mischung aus Mandeln und gerösteten Haselnüssen. Das Ganze kam so circa Anfang des 19. Jahrhunderts, dass man zu dem Teig auch noch die Haselnüsse gegeben hat. Ja, des Weiteren besteht die Torte noch aus Butter, Eier, Mehl, Zucker, gemahlenen Nelken und gemahlenem Zimt. Ach ja, und ein bisschen Zitronenschale kommt auch noch in den Teig hinein. Auf den Teigboden kommt dann im Anschluss eine Ribiselmarmelade. Hier wird klassischerweise immer rote Ribiselmarmelade verwendet. Kurz zur Erklärung, wer Ribisel nicht kennt, das sind rote Johannisbeeren. Ja, und auf diese Marmeladeschicht kommt dann oben noch ein Gitter aus Mürbteig drauf. Das Gitter hat übrigens einen speziellen Sinn. Normalerweise kennt man dort nur mit einem geschlossenen Deckel, unter Anführungszeichen Deckel. Das könnte man aber hier nicht machen, denn wenn die Marmelade nämlich zu flüssig wäre, würde die ja während des Backvorgangs zu kochen beginnen. Beim Kochen entsteht Dampf. Tja, und was passiert mit dem Teigdeckel? Der bricht natürlich auf, da einfach der Druck zu groß wird, der kann den nicht standhalten und der geschlossene Deckel ist offen. Sieht dann nicht so schön aus und außerdem kommt noch dazu, dass durch die Flüssigkeit der Deckel sich ansaugt eben mit der Flüssigkeit und das Ganze schmeckt dann ziemlich matschig. Beim Gitter kann das alles nicht passieren, das kann logischerweise nicht aufreißen, dadurch backt es besser durch, ich habe ein schön durchgebackenes Gitter, es ist nichts matschig, es ist alles wunderbar. Ja, und zur Krönung des Ganzen gibt es dann noch eine Bestreuung mit Mandelblättchen. Das wird aber nicht immer gemacht, das kommt halt bei einem Rezept kommt vor, beim anderen nicht. Ja, gut, woher kommt denn jetzt die Torte? Ja, Vorfahren der uns heute bekannten Linzer Torte findet man bereits in Ägypten bzw. im Römischen Reich. Da wurden schon Torten mit einem, naja, soll man sagen, ähnlichen Mürbteigboden erwähnt, die halt auch zur Verzierung ein Rautemuster hatten. Erster Hinweis auf unsere eigentliche Linzertorte fand man in Schriften des frühen 17. Jahrhunderts. Und zwar sprach man da von edlen Mandeltorten. Und diese Torten wurden damals nur dem Adel oder dem Klerus vorbehalten. Denn Mandel war ganz etwas Exklusives, ganz was Feines. Und das durfte natürlich nur die obere Schicht essen. Das war man damals sehr bedacht darauf. Ja, das älteste niedergeschriebene Rezept zur Torte findet man übrigens in dem ganz kurzen Buchtitel im Buch von allerlei eingemachten Sachen, also Zuckerwerk, Gewürz, Kütten und sonsten allerhand Obst, wie auch anderen gut und nützlichen Dingen. Ja, das war jetzt ein bisschen lang. Heutzutage, glaube ich, würde kein Marketing-Mensch mehr einem Buch solch einen Titel geben. Damals war das alles nur nebensächlich. Das Buch gibt es übrigens heute noch. Und wenn es interessiert, der möge bitte ins Stiftsarchiv Admont fahren. Denn dort kann man das Buch noch anschauen. Und das Originalrezept, also das eigentlich älteste Rezept, sagen wir mal so, der Linzer Torte nachlesen. Anfang des 18. Jahrhunderts findet man dann ein weiteres Linzer Tortenrezept. Hier war man dann schon konkreter auch beim Namen. Und auch die Auswahl der Zutaten war ähnlich der uns bekannten Linzer Torte. Also gegen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts erlebte die Linzer Torte einen regelrechten Boom. Durch ihre wunderbare Haltbarkeit, denn wir haben ja hier keine Creme, nichts drinnen, konnte die nämlich in die ganze Welt exportiert werden. Bis nach Amerika hinüber, in andere Kolonialgebiete der Europäer, also überall hin fand diese Torte einen wahrlich reißenden Absatz. Der Grund dafür war eigentlich ein relativ einfacher. Zu der Zeit war es total schick, wenn man eine gedeckte Pastete gegessen hat. Ja, und wenn man sich mal so eine Linzer Torte ansieht und dann an eine gedeckte Pastete denkt, dann fallen einem doch durchaus ein paar Ähnlichkeiten auf. Tja, und das bescherte dann der Torte eben diesen riesigen Erfolg. Zu jener Zeit war es übrigens auch üblich, dass man eine helle oder eine dunkle Linzer Torte servierte. Die helle wurde mit geschälten Mandeln gemacht und die dunkle Linzer Torte wurde mit ungeschälten Mandeln, Haselnüssen und den heute gern verwendeten Nelken und Zimt gemacht. Und dadurch kam dann eben auch diese dunkle Farbe. Heutzutage findet man eigentlich nur noch die dunkle Variante der Linzer Torte bei den Konditoren, in den Geschäften etc. Ich persönlich hätte noch nie eine helle gesehen. Wenn ihr aber einen Konditor kennt, der auch noch Hell-Linzer Torte macht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert, denn ich würde es gerne mal kosten, wie auch eine Hell-Linzer Torte schmeckt. Wie ihr mich erreichen könnt, erfahrt ihr dann später im Abspann. Die Linzer Torte hat im Laufe der Zeit auch jede Menge Verwandte dazu bekommen. Da hätten wir auf der einen Seite Linzer Schnitten. Wesentlicher Unterschied ist eigentlich nur die Form. Hier wird eine Linzer Torte in Schnittenform serviert. Dann gibt es dazu noch die kleinen Linzer Törtchen, so als kleiner Happen für zwischendurch. Dann gibt es noch Linzeraugen und noch einige andere Sachen mehr. Gut, wieso eigentlich alles Linzer? Das ist auch relativ schnell erklärt, weil alles auf den Linzer Teig zurückgeht. Und das ist in Fachkreisen ein anderer Begriff für Mürbteig. Interessant ist ja auch, wo angeblich der Name Linzer Teig herkommen soll. Und zwar, wie er vermuten lässt, aus Linz. Und zwar, weil die Bäckerinnen damals die schönsten des Landes waren. Aus diesem Grund hat man den Mürbteig ihnen zu Ehren so genannt. Tja, ob stimmt oder nicht, ihr wisst, da kann sich jeder selber einen Reim machen. Doch woher kommt jetzt eigentlich der Name Linzer Torte? Dazu gibt's mal wieder, wie könnte es auch anders sein, verschiedenste Theorien. Eine Geschichte davon geht auf einen Wiener Bäcker zurück, der den Nachnamen Linzer trug. Und dieser soll angeblich in Wien die Torte erfunden haben. Von der Zeit her wird's circa hinkommen. wo dieser Bäcker es angeblich erfunden hätte. Aber man konnte historisch mittlerweile nachweisen, dass zu jener Zeit Speisen nicht nach Personen, sondern schlicht und einfach nach dem Ort der Entstehung benannt wurden. Tja, da hat man ein Problem. Weiters konnte man auch noch nachweisen, dass es eigentlich nie einen Wiener Zuckerbäcker mit Namen Linzer in Wien gegeben hätte. Und zwar hat man da im Wiener Zuckerbäckerindex nachgeschlagen im Zeitraum 1400 bis 1814 und da wurde der Name nie erwähnt. Tja, eine schöne Geschichte an sich, aber ja, die ist wohl falsch. Eine weitere Geschichte besagt, dass die Torte ein Deutscher erfunden haben soll, und zwar ein gewisser Johann Konrad Vogel. Diese Geschichte ist sehr beliebt, denn man sagte, dieser Herr Vogel zog nach Linz, dort heiratete er die Zuckerbäckerin Katharina Kress und durch diese Heirat erhielt er das Bürger- und Betriebsrecht in Linz. Ja, und dann erfand er halt mal so nebenbei die Torte. Man, die Person gab es wirklich und die Geschichte kann nicht stimmen, da jener Vogel zu einer Zeit nach Österreich kam, wo die Linzorte schon längst erfunden wurde. Und eine Geschichte hätte ich noch für euch. Und zwar geht die auf einen gewissen Fürstbischof Firmian aus Passau zurück. Dieser soll mal Linz besucht haben und ihm zu Ehren wurde von seinen Leibköchen oder Leibzuckerbäckern diese Torte gebacken. Ja, klingt plausibel, denn zu hohen Besuchen wurden durchaus mal speziellere Sachen gemacht, aber die Geschichte kann auch wieder nicht stimmen, denn besagter Fürstbischof kam auch zu einer Zeit nach Linz, wo die Torte bereits längst erfunden war. Tja, die genaue Herkunft dieser Torte wird man vermutlich nie historisch rekonstruieren können. Es gibt so viele Geschichten darüber, es gibt noch ein paar mehr, aber ich will nicht zu viel davon erzählen. Egal, wann sie, von wem sie erfunden wurde, man kann sagen, Linzer Torte ist eine wunderbare Torte, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Und somit möchte ich euch rezeptemäßig nicht zu lange auf die Folter spannen und komme schnurstracks zum Rezept der heutigen Folge. Einer, wie könnte es auch anders sein, Linzer Torte. Für eine Linzer Torte benötigen wir 250 Gramm Mehl, 200 Gramm Kristallzucker, etwas Vanillezucker, 250 Gramm gemahlene Nüsse, klassischerweise geröstete Haselnüsse und ungeschälte Mandeln. Des Weiteren benötigen wir einen halben Teelöffel gemahlenen Zimt, eine Messerspitze Nelkenpulver und hier bitte nicht zu viel nehmen, also wirklich nur eine Messerspitze, denn Nelkenpulver kann extrem vorschmecken und wenn man da zu viel drinnen hat, glaubt es mir, das schmeckt überhaupt nicht mehr gut. Ich bin ein Freund des Geschmacks vom Nelkenpulver, aber wenn es zu viel ist, muss ich es auch nicht mehr haben. Des Weiteren benötigen wir noch 250 Gramm Butter oder Margarine, 2 Eier, ein ganzes Glas Ribisl-Marmelade, wie bereits vorher erwähnt, hier solltet ihr rote Ribisl-Marmelade verwenden. Natürlich kann man nach Geschmack auch eine andere Marmelade wie Marillen, Zwetschgen, Kirsche, egal was nehmen. Für richtig wird aber bei Linzer Torte eine rote Ribisl-Marmelade verwendet. Und zu guter Letzt benötigen wir noch 3 Esslöffel Metaxa oder einen Cognac oder einen Weinbrand sonstiger Art, was ihr jetzt einfach zu Hause habt. Im ersten Schritt würde ich mir vorschlagen, stellen wir einen Mürbteig her. Und das ist eigentlich nicht so schwer, das geht ganz einfach. Dazu müssen wir das Mehl sieben, dazu kommt dann der Zucker, der Vanillezucker, die gemahlenen Nüsse, Zimt, Nelkenpulver, die Butter oder Margarine und ein Ei. Und diese ganzen Zutaten werden wir jetzt schön kräftig durchkneten und einen schönen Teig erhalten. Ja, und wenn wir das dann haben, decken wir das Ganze ab in unserem Gefäß und lassen diesen Teig für so gut 30 Minuten kühl rasten. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja gerne mal eine andere Folge vom Gabelwissen Podcast anhören oder bei mir im Blog vorbeischauen. Genug der Werbung für mein eigenes Projekt, für meine Projekte. Wenn die Zeit vergangen ist, nehmen wir unsere Springform, fetten die zunächst ein und melieren sie im Anschluss. Das hat übrigens den Grund, weil wenn man das nicht machen würde, wird der Teig festkleben auf der Form und das Ganze wird dann etwas unschön beim Rausnehmen. Haben wir das alles gemacht und sofern die 30 Minuten auch schon vergangen sind, ja, dann holen wir mal unseren Teig aus dem Kühlschrank heraus. Aus unserer Schüssel nehmen wir mal so circa 3/4 des Teiges heraus und geben das Ganze auf eine leicht melierte Arbeitsfläche. Dann wird es an der Zeit, dass wir den Teig mit einem Nudelholz, einem Nudelwalker mal schön ausrollen. Nicht zu dünn, das soll ruhig ein bisschen dicker bleiben. Kleiner Tipp am Rande, das gilt jetzt nicht nur für den Mürbteig hier, sondern generell, wenn ihr etwas ausrollt, damit das Ganze nicht irgendwann mal am Nudelholz etc. kleben bleibt, gebt über den Teig etwas Frischhaltefolie und rollt ihn darunter dann aus. Das geht wunderbar, man hat nichts am Nudelholz kleben und so erreicht man einen wunderbar glatten Teig. Eines sollte man schon beachten, bitte keine Falten in die Frischhaltefolie, weil die würde man dann schon beim Teig sehen. Wenn wir den Teig dann ausgerollt haben, geben wir ihn in die Springform und kleiden den Boden und den Rand aus. Beim Rand achtet darauf, dass ihr es nicht zu hoch macht. Das sollte circa vom Teigboden einen Abstand von, ich sage mal, circa Daumenhöhe haben. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir unsere Ribiselmarmelade und vermischen die mit dem Metaxa. Wenn ihr jetzt Metaxa nicht so gern habt oder auch generell Weinbrand Cognac nicht so gern wollt, könnt ihr das auch weglassen. Ist jetzt nicht zwingend. Auf alle Fälle wird die Marmelade mit oder ohne Metaxa auf dem Teigboden schön verteilt, dass wirklich keine Lücken bleiben. Ja, und aus dem Teigrest, den wir noch haben, den rollen wir nochmal ganz dünn aus, wirklich ganz dünn, und schneiden den in schmale Streifen. Ja, und diese schmalen Streifen wären dann unser typisches Linzer Tortenrautengitter und das legen wir einfach oberhalb der Torte auf unsere Ribiselschicht drauf. Wer will und das notwendige Zubehör besitzt, kann den Mürbteig natürlich auch in eine Teigspritze füllen und das Ganze dann raufspritzen. Ich sage gleich dazu, es ist extrem aufwendig und man benötigt wirklich gutes Equipment dafür, vorzugsweise alles aus Metall, weil die Kunststoffteigspritzen würden den Teig nicht rausbringen. Also diese Triebstangen, wie man das auch nennen möchte, würden das nicht aushalten. Habe ich leider schon mal beim Kekse machen miterleben können. Ja, zu guter Letzt müssen wir das Teiggitter eigentlich nur mehr mit dem restlichen versprudelten Ei bestreichen. Wir haben nur eins in den Teig gegeben und das somit zweite Ei versprudeln wir und streichen das Ganze eben auf unser Teiggitter, damit das Ganze schön glänzt. Ja, und jetzt müssen wir die Torte für ca. 45 Minuten bei einer Temperatur von 175 Grad Ober-Unterhitze fertig backen. Sollte euer Backer das nicht können, zieht einfach 20 Grad Celsius ab und ihr erhält genau die gleiche Backdauer bei Heißluft. So, und wenn die Torte dann fertig gebacken ist, könnt ihr verstehen, hat man natürlich sofort Lust, nach dem Auskühlen die Torte zu kosten. Aber bei Linzer Torte ist es wichtig, dass es hier etwas rasten lässt. Man sollte hier sie mindestens für einen Tag schön durchziehen lassen. Das hat den Vorteil, dass der Teig einen total speziellen und linzertortentypischen Geschmack bekommt. Würde man es zu früh essen, man schmeckt auch ganz okay, aber wenn man es durchziehen kann, wird es einfach besser. Mindestens gesagt ein Tag, je länger, desto besser. Zu lang sollte man es aber auch nicht machen, denn ja. Aber ich denke, es wird eh keiner aushalten, so eine wunderbare Torte viel länger als 3 bis 4 Tage durchziehen zu lassen. Also ihr habt gehört, von der Zubereitung her ist die Linzsorte eigentlich relativ einfach zu machen. Geschmacklich aber ist die wirklich ein wahrer Traum. Ich persönlich mag sie total gerne und würde fast behaupten, dass sie ja eigentlich zu meinen Lieblingstorten zählt. Was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass ich persönlich ja nicht so der große Freund von übermäßigen Cremetorten bin. Da ist natürlich Linzertorte für mich ideal. Anfangs der Sendung habe ich euch kurz erzählt, dass sich bei mir im Blog, beim Podcast einiges ändern wird. Und ich habe euch versprochen, gegen Ende der Sendung ein bisschen darüber zu erzählen. So in absehbarer Zeit, einen genauen Termin kann ich euch momentan noch nicht nennen, da noch einiges zu tun ist, wird sich bei mir einiges ändern, sagen wir mal so. Zunächst einmal wird es den Namen Twiesers Kulinarium nicht mehr geben. Sowohl Blog als auch Podcast laufen nur mehr unter dem Titel Gabelbissen. Ja, in weiterer Folge wird sich somit auch das Layout anpassen. Der Blog, der Podcast etc. wird ein neues Logo erhalten. Die Bloginstallation bekommt ein komplett neues Design. Die Oberfläche wird einfacher. Man hat nicht mehr so viele Links auf der Startseite. Kurz gesagt, es wird alles einfach rund erneuert. Beim Podcast wird es auch ein paar kleine Änderungen geben. Und zwar wird er eine neue Intro-Melodie erhalten und generell einen neuen Intro-Ansage-Text. Ja, und auch beim Outro wird sich einiges tun. An sich von den Inhalten wird sowohl beim Blog als auch beim Podcast alles beim Alten bleiben. Eventuell werden in Sachen Blog einige alte Kategorien wieder aufgelebt, wie zum Beispiel Produktverkostungen etc. Aber ansonsten wird sich jetzt von den Inhalten her nicht wirklich etwas ändern. Es bleibt alles in der gewohnten Qualität vorhanden. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch die eine oder über andere Überraschung beim Blog oder Podcast geben. Will nicht zu viel verraten, das wird natürlich die Zeit zeigen. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen, in dem Fall ehrlich gesagt eher beim Nachbacken. Probiert die Linzsorte wirklich einmal aus, sie ist auf der einen Seite total einfach zu machen und ist wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, herrlich im Geschmack. Na dann, bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.